Erster, ich möchte euch, Brüder, an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe und das ihr angenommen habt, indem ihr feststeht. Zweiter, durch dieses Evangelium werdet ihr auch gerettet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch gesagt habe, sonst hättet ihr umsonst geglaubt. Dritter, denn ich habe euch zuerst das Wichtigste weitergegeben, so wie ich es selbst empfangen habe, Christus starb für unsere Sünden, wie es in den Schriften steht. Vierter, er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, ebenfalls nach den Schriften. Fünfter, danach erschien er Kephas und dann den 12 Aposteln. Sechster, später erschien er mehr als 500 Brüdern gleichzeitig, die meisten von ihnen leben noch, aber einige sind schon gestorben. Siebter, danach erschien er Jakobus und dann allen Aposteln. Achter, zuletzt erschien er auch mir, obwohl ich wie eine Fehlgeburt bin. Neunter, denn ich bin der kleinste der Apostel und nicht würdig, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Zehnter, doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir war nicht umsonst, denn ich habe mehr gearbeitet als alle anderen, aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir war. Elfter, egal ob ich oder sie, wir alle verkünden diese Botschaft, und so habt ihr sie geglaubt. Zwölfter, wenn aber gepredigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt wurde, wie können dann einige von euch sagen, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Dreizehnter, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Vierzehnter, und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unsere Predigt nutzlos und euer Glaube auch. 15. Dann wären wir falsche Zeugen Gottes, weil wir bezeugt hätten, dass Gott Christus auferweckt hat, obwohl er ihn nicht auferweckt hätte, wenn Tote nicht auferweckt werden. 16. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. 17. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich und ihr seid immer noch in euren Sünden. 18. Dann sind auch diejenigen verloren, die in Christus gestorben sind. 19. Wenn wir nur in diesem Leben Hoffnung auf Christus haben, dann sind wir die bedauernswertesten Menschen überhaupt. 20. Doch nun ist Christus von den Toten auferweckt worden, als erster von denen, die gestorben sind. 21. Denn da der Tod durch einen Menschen kam, kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. 22. Wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. 23. Aber jeder in seiner Reihenfolge, zuerst Christus, dann bei seiner Wiederkunft diejenigen, die zu ihm gehören. 24. Danach kommt das Ende, wenn er Gott, dem Vater, das Reich übergibt, nachdem er alle Herrschaft, Gewalt und Macht vernichtet hat. 25. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. 26. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. 27. Denn Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, dann ist klar, dass derjenige, der ihm alles unterworfen hat, nicht dazu gehört. 28. Wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird sich auch der Sohn selbst dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem ist. 29. Was sollen sonst diejenigen tun, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn Tote überhaupt nicht auferstehen, warum lassen sie sich dann für sie taufen? 30. Und warum leben wir selbst jede Stunde in Gefahr? 31. Ich sterbe täglich, Brüder, so wahr ich mich eurer rühmen kann in Christus Jesus, unserem Herrn. 32. Wenn ich in Ephesus nur aus menschlichen Gründen mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt mir das? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. 33. Lasst euch nicht täuschen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. 34. Werdet wieder nüchtern, wie es sich gehört, und sündigt nicht. Denn einige von euch kennen Gott nicht, das sage ich zu eurer Schande. 35. Aber jemand könnte fragen, wie werden die Toten auferstehen? Mit welchem Körper werden sie kommen? 36. Du nah. Was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht zuerst stirbt. 37. Und wenn du säst, säst du nicht den Körper, der später wachsen wird, sondern nur ein nacktes Korn, zum Beispiel Weizen oder etwas anderes. 38. Gott aber gibt ihm den Körper, wie er es bestimmt hat, und jedem Samen seinen eigenen Körper. 39. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch. Menschen haben ein anderes Fleisch als Tiere, Vögel haben ein anderes als Fische. 40. Es gibt auch himmlische Körper und irdische Körper, aber die Herrlichkeit der himmlischen ist anders als die der irdischen. 41. Die Sonne hat eine andere Herrlichkeit als der Mond und der Mond eine andere als die Sterne, denn jeder Stern hat seine eigene Herrlichkeit. 42. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten, es wird ein vergänglicher Körper gesät und ein unvergänglicher auferweckt. 43. Es wird in Unehre gesät und in Herrlichkeit auferweckt. Es wird in Schwachheit gesät und in Kraft auferweckt. 44. Es wird ein natürlicher Körper gesät und ein geistlicher Körper auferweckt. Wenn es einen natürlichen Körper gibt, gibt es auch einen geistlichen. 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde eine lebendige Seele, der letzte Adam wurde ein lebendig machender Geist. 46. Nicht das Geistliche kommt zuerst, sondern das Natürliche und danach das Geistliche. 47. Der erste Mensch kam von der Erde und war irdisch, der zweite Mensch kam vom Himmel. 48. Wie der irdische Mensch war, so sind auch die irdischen Menschen, und wie der himmlische Mensch ist, so sind auch die himmlischen Menschen. 49. Und wie wir das Bild des irdischen Menschen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen Menschen tragen. 50. Das sage ich euch aber, Brüder, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben, und das Vergängliche erbt nicht das Unvergängliche. 51. Seht, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle sterben, aber wir werden alle verwandelt werden. 52. Das wird in einem Augenblick geschehen, beim letzten Posaunenstoß. Denn die Posaune wird ertönen, und die Toten werden unvergänglich auferweckt werden, und wir werden verwandelt werden. 53. Denn dieser vergängliche Körper muss Unvergänglichkeit anziehen, und dieser sterbliche Körper muss Unsterblichkeit anziehen. 54. Wenn aber dieser vergängliche Körper Unvergänglichkeit anzieht und dieser sterbliche Körper Unsterblichkeit, dann wird das Wort erfüllt, das geschrieben steht, der Tod ist vom Sieg verschlungen. 55. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? 56. Der Stachel des Todes ist die Sünde, und die Kraft der Sünde ist das Gesetz. 57. Aber Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. 58. Deshalb, meine geliebten Brüder, seid standhaft, unerschütterlich und immer reich an Werken für den Herrn, denn ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht umsonst ist.